Ein Blick ins Herz Gottes. Wir werden heute Morgen gemeinsam über ein Gleichnis nachdenken, das ein Blick mitten ins Herz Gottes erlaubt. Das klingt spannend, oder? Wer möchte das nicht von uns, dem lebendigen, allmächtigen, diesen unfassbaren, diesen unbegreiflichen Gott, einmal ins Herz schauen? Was hat er im Herzen, was bewegt ihn? Warum handelt er so, wie er handelt? Was ist ihm, Gott, ein Herzensanliegen? Wovon ist sein Herz voll? Lässt Gott sich denn von uns ins Herz schauen, werdet ihr vielleicht fragen? Ja, denn Jesus erzählt das folgende Gleichnis, damit wir Einblick ins Herz Gottes erhalten, sein Handeln besser verstehen. Und dieses Gleichnis steht in Lukas 20 in den Versen 9 bis 19 und ist unter dem Titel »Die bösen Weingärtner« bekannt. Es sollte aber viel besser heißen »Der gute Weinbauer«. Das trifft den Kern dieses Gleichnisses viel direkter, das werdet ihr gleich merken, denn die Hauptperson der Geschichte ist Gott und nicht die Menschen. Wer mitlesen möchte, ich lese nach Luther 84, Lukas 20, 9 bis 19. Er fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit kam, sandte er seinen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil geben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen zweiten Knecht, sie aber schlugen den auch und verhöhnten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten, sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden, vor dem werden sie sich doch scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie: Nur das nicht. Er, Jesus, sah sie an und sprach: Was bedeutet dann das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie hatten verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Ich denke, ihr habt alle gemerkt, dass Gott der Grundbesitzer, der Weinbauer ist, der den Weinberg angelegt hat, dem der Weinberg gehört. Das geht insbesondere auch aus den Paralleltexten im Matthäus- und im Markus-Evangelium noch deutlicher hervor. Wer in Israel etwas vom Weinberg hörte, dem gingen Bilder voller Romantik durch den Kopf. Denn der Weinberg war ein bevorzugter Platz für Liebespaare. Die Süße der Trauben ließ an die Wonnen von Zärtlichkeit denken. Die alten Gemäuer und die verschwiegenen Ecken, die wildwachsenden Pflanzen in den Weinbergen erinnerten gleichsam auch an die Geheimnisse der Verliebten, an die Leidenschaft des Begehrens, an die Verstrickung und an den Zauber der Liebe. Weinberge galten als Orte der Symbole, der Liebe und des Lebens. Doch was ist hier in diesem Gleichnis, was Jesus uns erzählt, der Weinberg? Der Weinberg ist das Reich Gottes, von ihm Gott selbst gepflanzt, gebaut, gehegt und gepflegt. Die damaligen Zuhörer kannten die Arbeit, die ein Weinbauer mit seinem Weinberg hatte, ganz genau. Wir müssen heute schon einige hundert Kilometer in die Weinbaugebiete fahren, um einmal zu erleben, wie mühevoll der Beruf des Weinbauers ist. Denn ein Weinberg erfordert sehr viel Arbeit. Der Boden muss ständig von Steinen gesäubert werden und von Unkraut befreit gehalten werden. Die Weinstöcke müssen gepflanzt, gehegt und gepflegt werden. In der Antike wurde ein Wachturm gebaut und eine Mauer oder ein Zaun zum Fernhalten von Tieren. Meistens wurden die Weinberge in Terrassen angelegt, damit der fruchtbare Boden nicht weggeschwemmt wurde vom Winterregen. Kein Wunder, dass bei entsprechender Größe eines Weinberges viele Leute gebraucht wurden, vor allem zur Zeit der Weinlese, also der Traubenernte. So viel Mühe hat Gott sich auch mit Israel gegeben. Die Schilderung, zum Beispiel bei Jesaja und Jeremia, machen deutlich, wie sehr Gott sein Herz in den Weinberg gelegt hatte, dass er keinesfalls unbeteiligt war und wie ein moderner Manager nur an der Frucht, dem Ertrag interessiert war. Die ganze Geschichte Israels im Alten Testament und vom Schluss des Alten Testamentes, was in Israel immer wieder gelesen wurde, das Alte Testament endete in Israel mit dem Ende des zweiten Buches Chronik. Das Psalmbuch gab es extra, das war das Gesangsbuch, aber das Alte Testament endete für Israel mit dem zweiten Buch Chronik. Und die ganze Geschichte Israels im Alten Testament macht das deutlich, angefangen schon bei Abraham, besonders dann auch der Auszug aus Ägypten, als Gott das Schreien seines Volkes gehört hat, der Einzug dann ins verheißene Land, der immer wiederkehrende Ungehorsam seines Volkes, das nicht auf die Warnungen der Propheten hören wollen. Auch die verantwortlichen Führer, die Könige und die Hauptleute nicht. Der grausame Umgang mit den Propheten, all das wurde von den Schriftrollen verlesen. Woche um Woche wurde im Tempel die bewegte Geschichte Gottes mit seinem auserwählten Volk, von den nun so entsetzten Zuhörern dieses Gleichnisses anderen dargebracht. Diejenigen, die jetzt entsetzt sind, die haben es vielleicht gerade die Woche vorher den anderen vorgelesen. Aber es ist ja nicht so ganz einfach mit diesem Gleichnis, insbesondere wenn man die Paralleltexte hinzuzieht. Denn Matthäus setzt den Weinberg mit dem Reich Gottes gleich, nicht nur mit dem Volk Israel. Nicht der Weinberg ist Israel, sondern die bösen Weingärtner, die den Weinberg eben nur gepachtet haben. Das merkten seine Zuhörer damals und das machte sie so wütend. Die wirklich Verantwortlichen waren durch diese Gleichnisrede Jesu plötzlich ertappt. Gott hat sich nämlich sehr wohl entschieden, in die Weltgeschichte einzugreifen, aber eben nicht direkt. Das macht dieses Gleichnis deutlich. Der Weinbauer vernichtet die bösen Weingärtner eben nicht sofort mit brutaler Macht, sondern er schickt ihn in großer Geduld und langmütiger Liebe immer wieder Menschen, die sie dazu bewegen sollen, ihm das zu geben, was er erwarten kann, nämlich sein Teil der Frucht. Lukas berichtet nicht weiter, wie die bösen Winzer umgebracht werden. Er sagt auch nicht ausdrücklich, auf welche anderen der Weinberg dann übertragen wird. Es besteht jedoch die Tatsache, dass die Übertragung des Weinbergs von den Juden auf die Heiden erfolgen wird. Voller Entsetzen wollen die Hörer diese Drohung abwenden. Das geschehe nicht. Das war die Hauptaussage des Gleichnisses für die damaligen Zuhörer. eine letzte eindringliche Warnung, den Sohn nicht zu töten, nicht Jesus Christus den Eckstein zu verwerfen und dann am Ende von ihm gerichtet zu werden. Aber genauso wie die bösen Winzer mit den Boten, mit den Rufern und Warnern umgegangen sind, würden sie eben auch den Sohn töten. Jesus sagt deshalb in Matthäus 21, deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben, das Gott gehorcht. Wer ist dieses Volk? Es sind die Christen. Wir, du und ich. Das Reich Gottes ist also das Erste, was im Herzen Gottes ist. Um sein Wachstum geht es ihm in der Weltgeschichte, um die Früchte, die es bringen soll. Er pflegt sein Reich wie der Weinbauer seinen Weinberg. Daran hängt sein Herz, daran hängt Gottes Herz, an uns, an seiner Gemeinde. Viele Menschen dagegen unterstellen, Gott hätte überhaupt kein Herz. Sie stellen ihn immer wieder wie Ankläger die Warum-Frage. Warum ist diese Welt so, wie sie ist? Warum lässt Gott das zu? Warum lässt du dir solche Winzer bieten? Warum verhinderst du das Böse nicht einfach in deiner Macht? Warum müssen erst Menschen sterben? Die Liste ist unendlich lang. Aber Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, nimmt so sehr Anteil an den Begrenzungen und Nöten der Menschen, dass er in Jesus Christus selbst Mensch wird, alle Sorgen, alle Ängste und Nöte und Sünden auf sich nimmt, sogar den Tod, um die Menschen davon zu befreien. Jesus Christus hingegen machte klar, Gott hat sehr wohl ein Herz. Er ist nicht unbeteiligt an dem, was hier auf Erden geschieht, sondern greift mitten in die Geschichte ein. Von Jesus selbst heißt es des Öfteren, er sei von der Not der Menschen innerlich bewegt. Ganz wörtlich übersetzt, seine Eingeweide drehten sich in seinem Bauch um. So berührt war Jesus von dem, was er bei den Not der Menschen erlebte. Von Gott wird schon im Alten Testament sehr oft gesagt, dass er barmherzig sei, also ein Herz hat, das sich erbarmt. Der Weinbauer im Gleichnis handelt unerhört. So viel Zeit verwendet er auf die Rahmenbedingungen, damit der Weinstock wachsen kann, und dann handelt er so töricht, so schwach. So könnten wir von außen betrachtet sagen. Er lässt sich so viel bieten, so sind die menschlichen Gedanken. Aber unendliche Geduld, Langmut und immer wieder eine Chance geben, das ist die Art des Weinbergbesitzers, das ist die Art Gottes, denn am Weinberg hängt sein Herz. Was wäre das für eine Welt, in der der Weinbauer seine Winzer wie Marionetten fernsteuerte, sie bei jeder Verfehlung einfach ausradierte. Das wäre keine echte Liebe und damit wäre keine Liebe zu Gott mehr möglich. Es würde keine Möglichkeit zum Umdenken geben. Es würde keine Möglichkeit zu irgendeiner Bewährung da sein. Gott liebt eben auch diese bösen Weingärtner. Er liebt damit eben auch dich. Er liebt eben auch mich, den Sünder, so sehr, dass er ihnen seine Propheten schickt, seine besten Leute. So sehr, dass er ihnen schließlich seinen Sohn schickt, der letztlich für ihre Schuld stirbt, wie wir alle wissen. Sein Herz hat genug Liebe für seine Feinde. Er liebt die Anhänger anderer Religionen, auch die des Islam. Auch die Anhänger des Wohlstandes werden geliebt, auch die, die kein Dach über den Kopf haben, auch die Flüchtlinge, die zu Tausenden zu uns kommen und hier ohne Repressalien die Botschaft von Jesus hören könnten. Jesus liebt sie. Die Jünger wollten doch tatsächlich allen Ernstes mal Feuer vom Himmel fallen lassen auf Leute, die lediglich Jesus in Samaria nicht aufnahmen. Da hatten die das noch gar nicht begriffen mit der Liebe Gottes. Manche Menschen heutzutage würden manche Verbrecher gerne durch Lynchjustiz auslöschen. Und Jesus entgegnete den Jüngern: Wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Er sagt: Segnet die euch verfluchen, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Söhne eures Vaters erweist. Nicht nur das Reich Gottes ist im Herzen Gottes, sondern ganz besonders sein Sohn Jesus Christus. Je näher du Jesus kommst, desto näher bist du am Herzen Gottes. Denn es heißt, der Vater und ich sind eins. Das ist das, was Jesus sagt. Jesus taucht hier zunächst als der auf, der von seinem Vater geschickt wurde und von den bösen Weinbergen-Gärtnern draußen vor dem Weinberg dann getötet wurde, wie Jesus auf Golgatha eben vor der Stadt Jerusalem gekreuzigt wurde. Die anderen Evangelisten, die dieses Gleichnis ebenfalls berichten, reden ergänzend vom geliebten Sohn, den der Weinbauer zuletzt gesandt hatte. Gibt es größere Liebe, als seinen geliebten Sohn zu opfern? Wie voll Liebe muss das Herz Gottes für uns Menschen sein, dass er seinen einzigen Sohn so bestialisch dennoch umbringen ließ? Geiseln ließ, ans Kreuz schlagen, die schrecklichste Todesstrafe, blutig grausam, schlichtweg die größte Schande. Denn ohne den Sohn Jesus Christus können wir die ganze Weltgeschichte nicht begreifen. Auf ihn ist die ganze Weltgeschichte angelegt, wie in einem grandiosen Ganzen. Er ist bei der Schöpfung ganz am Anfang dabei. Er ist das Wort Gottes. Der alte Bund mit Israel zielt darauf, Israel auf seinen Messias vorzubereiten. Gott gab sich sehr viel Mühe, damit sein erwähltes Volk Sühne und Opfer und den Lebensstil des Reiches Gottes irgendwie zu verstehen. Und zur Zeitenwende sandte Gott seinen Sohn, den er stellvertretend für alle Menschen am Kreuz sterben ließ, damit die von Gott abgefallene Schöpfung wieder mit dem Schöpfer versöhnt würde. Und nach seiner Auferstehung lebt er als Herr über alles, eben als Haupt der Gemeinde, als Haupt dieser Gemeinde. Aber hat sich in den vielen Jahren gewaltig viel mit uns Menschen verändert? Immer noch übt er seine Herrschaft ähnlich direkt aus wie der Weinbauer, damit noch viele an ihn glauben, statt ihr eigenes Leben zu leben. Und seit der Auferstehung Jesu ist die letzte Zeit, die sogenannte Endzeit, die Zeit der Gnade angebrochen. Und derselbe Jesus wird am Ende nach der Endzeit wiederkommen als Richter in seiner Macht. Dann wird abgerechnet, dann erst zieht der Weinbauer alle Weingärtner zur Rechenschaft. Und die ganze Weltgeschichte ist also an Jesus Christus gebunden. Das ist eine Wahrheit, die wir Christen bekennen, die aber viele Menschen ganz anders sehen, wie eben auch die Zuhörer damals. Jesus gebraucht im Gleichnis noch ein weiteres Bild, das seinen Zuhörern bekannt ist. Diesmal das Bild des Eck- oder Schlusssteines eines Gebäudes. Bekannt insbesondere den damaligen Kirchenführern war dieses Wort schon aus dem Jesaja-Buch. Weil der Tempel den Mittelpunkt des Gottesreiches im Alten Bund bildete, war nach den jeweiligen Neubauten des Tempels eine Erfüllung der Verheißung aus Jesaja 28,16 zu erkennen, wo es heißt: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der wird nicht zu Schanden. Der Meister in diesem Zusammenhang zitierte Vers aus Psalm 118 könnte doch auch viel lebensnah interpretiert werden. Wenn bei einem zum größten Teil zerstörten Gebäude. Und uns werden derzeit täglich zerstörte Gebäude in der Tagesschau ins Wohnzimmer präsentiert von einem schrecklichen Krieg. Wenn also bei einem zum größten Teil zerstörten Gebäude von den Außenwänden zum Beispiel nur noch die Ecken stehen, könnte man meist so ein Gebäude wieder aufbauen. Wenn aber die Ecken eines Gebäudes kaputt sind, ist ein Aufbau nicht mehr möglich. Diese Weisheit stammt nicht von mir. Ich habe sie mit zwei Architekten durchdiskutiert. Also irgendwie wird das gehen. Und deshalb ist die Frage, wie sieht dein Lebensgebäude aus? Vielleicht ist dein Lebensgebäude auch gerade so ein teilzerstörtes Haus. Und du siehst bei dir die eine Ecke, der eine Eckstein, der Jesus Christus ist, noch stehen. Dann kannst du dein Lebensgebäude wieder aufrichten lassen. Vielleicht ist es Absicht, dass dieser Ausdruck im Hebräischen sowohl der Grundstein oder Eckstein ist, bezeichnet wird aber auch als Fundament. Und das Fundament muss ja den ganzen Bau tragen. Und auch der Schlussstein, der oben in einer Kuppel eingesetzt wird, der das ganze Dach dann zusammenhält und eben den Bau vollendet. Wenn also in diesem sogenannten maurischen Bogen, der dann so ein bisschen nach innen geht, dieser Schlussstein nicht genau passt, dann brach dieser ganze Dachbogen wieder zusammen. Deshalb war es ein besonderes Kunsthandwerk, den letzten Stein exakt einzupassen, und durch den Außendruck und Ringdruck nach innen hielt sich dann alles wieder zusammen. Wieder finden wir dadurch, dass Jesus sowohl der Anfang als eben auch das Ende ist, also auf der einen Seite das Fundament und auf der anderen Seite oben der Endstein oder Schlussstein. Dieser Stein, von den Bauleuten, dem Volk Israel, achtlos weggeworfene Stein, wurde zum Eckstein eines neuen Gebäudes. Und dieses neue Gebäude ist diese Gemeinde. Weil die ihn verworfen haben, wird ihnen das Reich Gottes weggenommen, sagt Jesus hier in dem Gleichnis in Vers 16. Aber genauso haben im Grunde alle Menschen Gott verworfen, das Fundament, das ihrem Leben Stabilität verleiht. Und so stürzt ihr ganzes schöne Lebenshaus ein, wie auf Sand und nicht auf Jesus, den Fels, gebautes Haus. Nicht der Stein war schlecht, sondern die Bauleute, die ihn nicht wollten. Und dann wird zum Schluss diese Gleichnisrede richtig hart. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Wer aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Wenn Jesus richten wird, weil er nicht an ihn geglaubt hat, als er noch die Wahl und die Zeit dazu hatte, der wird ein böses Ende erleben. Er wird zur Rechenschaft gezogen und bestraft. Wieder kommt schnell die Frage, warum lässt Gott das alles zu? Genau damit wir Menschen nicht so enden wie die bösen Weingärtner, sondern den Sohn Jesus Christus eben anerkennen und annehmen. Und dann möchte ich mit euch noch einen Blick auf das, was im Herzen Gottes ist, werfen. Es geht um die Frucht, den Anteil des Ertrages des Weinberges. Kein Weinbauer pflanzt einen Weinberg, wenn er die Ernte nicht einbringen möchte. Er beschneidet sogar die Weinstöcke, damit sie noch mehr Frucht bringen. Er hat eine Kelter, also eine Weinpresse, gebaut, um die Trauben darin zu sammeln, wie es im Gleichnis heißt. Ja, er ist sehr daran interessiert, dass er wieder und wieder seine Boten zu den Weingärtnern schickt, wie er auch seine Boten zu jedem Menschen hier auf Erden schickt. Manchmal werden sie abgelehnt oder sogar getötet. wie vorhin schon gehört, keine Zeitepoche hat mehr christliche Märtyrer gesehen als im 20. Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert war sinngemäß die größte Katastrophe für die Christen auf dieser Welt. Es sind in keiner Zeitspanne vorher so viele Christen ermordet worden. Die Frage ist, warum lässt Gott das zu? Weil wir Menschen so fürchterlich verstockt sind und Gott nicht beim ersten Mal gehorchen wollen, weil wir alle so fürchterlich selbstbezogen sind. Und weil Gott die Rettung von Menschen so wichtig ist. Das ist ein ganz entscheidendes Merkmal. Interessant ist, dass gerade die Gemeinden rasant wachsen in den Ländern, wo sie gar nicht wachsen dürfen, wo es gesetzlich verboten ist, christliche Gemeinden zu gründen. Da wachsen die Gemeinden in unterirdischen Katakomben, weil die Rettung von Menschen, denjenigen, die Christen geworden sind, so wichtig ist. Du bist Gott nicht egal, sondern du bist ihm sehr wichtig. Für dich ist Platz an seinem Herzen, wie ein Kind Platz im Herzen seines Vaters findet. Frucht ist zunächst ganz dicht bei Jesus zu sein. Frucht ist zunächst Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn du ganz dicht bei Jesus bist, dann wird er dir leise ins Ohr flüstern, was du für tolle Gaben und Fähigkeiten hast und wie er möchte, dass du diese für ihn einbringst. Ganz dicht bei Jesus, dann flüstert er dir das zu. Ein Leben, in dem Jesus Christus durch uns für Gott und andere Menschen eben erkennbar ist. Ein heiliges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben in der Gerechtigkeit, die Gott von uns Menschen einfach erwartet. Das ist es, was das Volk Israel Gott schuldig blieb. Darum wurde uns Christen das Reich Gottes anvertraut. Gott hat ja so viel für dich getan. Meinst du nicht auch, dass er Auswirkungen davon sehen möchte? Wo beschneidet Gott dich zurzeit, damit du vielleicht noch mehr Frucht bringst? Wo enthältst du ihm Zweige vor, die er nicht antasten darf? Gott weiß, wo er schneiden muss. Wie ein guter Zahnarzt weiß, wo er bohren muss. Oft ist Sünde wie ein kleines bisschen Karies. Wenn nichts getan wird, zerstört es allmählich auch den gesunden Bereich drumherum. Manchmal schneidet der Weinbauer aber auch Zweige ab, die sehr gut aussehen, aber das Wachstum eben insgesamt behindern, weil sie in die falsche Richtung wachsen. Es können darunter Dinge sein, die uns sehr am Herzen liegen, Hobbys, Beziehungen, vielleicht sogar Dienste in der Gemeinde und geistliche Wahrheiten, die wir ganz einfach überbetonen. Gott schenkt uns kontrolliertes Wachstum. Das ist zwar manchmal langsamer, ist aber ausgewogen und verhindert, dass wir umfallen. Er hat auf unsere Wurzeln Acht. Unsere Wurzeln, stille Zeit, Gemeinschaft mit Jesus selbst. Er achtet auf die Bodenqualität, er achtet also auf unsere Gemeinde und auf die Nährstoffe, das heißt ausgewogene Lehre des Wortes Gottes. Er düngt, wenn nötig, in besonderen Zeiten der Erfrischung, der Aus- und Weiterbildung. Wirst du am Ende Gott das zu Füßen legen, was durch seine Gnade aus dir geworden ist? Wenn das dein Wunsch ist, wird Gott dir Großes anvertrauen. Gott wird deinen Gehorsam prüfen, eben in kleinen Dingen. Und ich hoffe, dass ihr gemerkt habt, dass das keine Sachen waren, an denen Gott nur ein allgemeines, unbeteiligtes Interesse hat, sondern Dinge, mit denen er seine Gefühle und seine Freude und seine Liebe verbindet. Das Reich Gottes, der Weinberg, sein Wachstum in der Welt, es ist uns Christen übergeben. und der Sohn Gottes, den er zum Höhepunkt der Geschichte gemacht hat, den Gott gesandt hat für alle Menschen und der immer mehr Gestalt in uns gewinnen will, der Grundstein, der Eckstein und der Schlussstein. Und du selbst und die Frucht, die aus deinem Leben erwächst. Dafür lässt Gott das alles zu, dafür gibt er dieser bösen Welt noch Zeit, dafür ist er bereit, das Böse zu bekämpfen, aber auf seine unnachahmliche Weise. Dafür war er eben auch bereit, seinen geliebten Sohn und seine Boten zu opfern, damit du die Möglichkeit hast, eins mit dem Herzen Gottes zu sein, in ihm sein und er in dir. Dann wird dein Gebet wirkliche Kraft haben, dann wird die Lehre in dir wirklich ausgefüllt werden, dann wirst du wirklich glücklich sein, dann wirst du für Gott Frucht bringen und Jesus wird sich am Ende mit dir freuen. Dann kannst du deinen Anteil bringen zusammen mit denen, die vor dir gearbeitet haben und nach dir arbeiten werden, so lange bis Jesus Christus wiederkommt in seiner Macht. Und darum schließe ich mit den Worten vom Ende der Bibel, wenn die Warum-Frage sich schließlich auflöst aus Offenbarung 21. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Lass uns beten. Herr unser Gott, Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du eine besondere Geschichte mit dieser Erde hast, auch wenn wir sie manchmal gar nicht oder vielleicht nur so ganz winzige Stückchen davon verstehen können. Wir danken dir, Herr, dass du eine Geschichte mit uns hast und dass du eine Geschichte mit dieser Gemeinde hier in Schneverdingen hast und dass du möchtest, dass durch diese Gemeinde jeden Einzelnen hier andere Menschen dich, den liebenden Herrn und Heiland, immer noch wieder erkennen können und dann auch Ja sagen zu dir. Danke, Herr, dass du heute Menschen rufst und dass du heute Menschen rettest. Danke, Herr, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast und wir dir bei dieser großen Aufgabe helfen können. Amen.